Kindchen am allerschönsten ist. Wenn ihr süßes Mündchen schätzt und lacht und küsst. Schätzelein, du bist mein, inniglich küss ich dich. Ich schiebe viel Leber, Gott, das verbotene Wesen, das nicht mehr. Leber, Gott, das verbotene Wesen. Sonne.